Kapitel 1 von Die Schlacht bei Stellau 1201. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Schlacht bei Stellau 1201 von Detlev Freier von Lilienkron. Kapitel 1. Ich saß in einem Nachbardorfe an einem köstlichen Abend auf dem Balkon des Wirtshauses zum grünen Elefanten. Oder hieß es zum lustigen Hinrich? Oder die Tonhalle? Ich habe den Namen vergessen. Die freundliche Wirtin hatte mir von ihrem guten Rum aus der Ecke links einen Grog gebraut und nach meinem Platz hingebracht. Die Aussicht ist nicht weit her. Rechts wird sie begrenzt durch Baumgruppen, gegenüber liegt das Dorf Stellau. Das scheunenähnliche Gebäude, die Kirche, ist deutlich zu erkennen. Es ist ganz still. Zwei rote geflickte Segel ziehen hintereinander langsam stromab. Klar tönt von den Wiesen herüber das eintönige, eigensinnige Schnark des Wachtelkönigs. Noch immer habe ich keinen gesehen, geschweige geschossen. Obgleich ich gerade in den letzten Tagen zu diesem Zwecke mich den Mähern angeschlossen hatte. Er schlägt Menschen und Hunde zu gerne ein Schnippchen. In dem unter mir liegenden Garten pflückte ein hübsches, blondes Mädchen Blumen. Große Stille. Aus einem entfernten Hofe klingt folgendes, sich kurz abwickelndes Gespräch zu mir her. Eine Weiberstimme. »Jung!« »Wo hast du de Haag?« Eine Knabenstimme. »De het Hinnerk toletzt hat.« Eine zweite Knabenstimme. »Dat is jo nit woor.« Die erste Knabenstimme. »Dat's doch woor.« Die Untersuchung scheint im Hause sich fortzusetzen, denn ich höre nichts mehr. Die letzte Schwalbe ist endlich zum Nest geflogen. Die erste Fledermaus geistert durch die Dämmerung. Im Osten zwängt sich die volle Scheibe des Mondes aus der Erde. Er steigt höher und höher, alles ist übergossen von seinem Lichte. Aus den geöffneten Kirchentüren in Stellau, ich höre es deutlich, klingt schwacher Orgelton. In der Kirche und um die Kirche herum, ich sehe es deutlich, werden Fackeln und Lichter hin und her getragen. Wie nonnengekleidete Edelfrauen suchen unter den Toten und Verwundeten ihre Männer. Zwei Tage zuvor war hier eine große Schlacht geschlagen zwischen Graf Adolf dem III. Aus dem erlauchten Geschlechte der Schauenburger und Herzog Waldemar, dem späteren König Waldemar, der Sieger von Dänemark. Ende von Kapitel 1, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 2 von Die Schlacht bei Stellau 1201. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Schlacht bei Stellau 1201 von Detlev Freier von Lilienkron. Kapitel 2 im Mai 1201. Der 80-jährige Tim, der Pfeileschnitzler, saß vor seiner Tür in Itzehoe. Die rauen Arme konnten nicht mehr mit der früheren Kraft den Hammer schwingen, und so hatte sich der alte Waffenschmied aus Pfeile verfertigen gelegt, und darin war er Künstler. Ein eigentümlicher Kauz, das, der alte Tim, hatte eine besondere Freude an einem gut gelungenen Geschoss, war ihm die Verbindung von Eisen und Rohr, von Elfenbein und Holz, von Stahl und Fischgräte zu seiner Zufriedenheit geglückt, dann pflegte er zum Schluss ein Wort hineinzuarbeiten. »Verblute an mir, ich bin der Tod, weshalb bist du mir nicht ausgewichen? Du küsst kein Mädchen mehr, Narr, was willst du leben? Hörtest du mich nicht fliegen? Die Hölle grüßt dich.« Der Pfeil, an dem er im Maisonnenschein auf seiner Bank schnitt, war von außergewöhnlicher Schönheit. Auf dem Elefantenzahnstiel hatte er eine dreiwiderhakige Stahlspitze fest verlötet. Die Prachthalsfedern eines Erpels zierten hinten den Schaft. Und eben hatte Tim die Inschrift beendet. Ins Herz der schönsten Königin. Just ließ er den Todesspender in der Sonne spielen. Ein kindisch böses Lächeln nicht unterdrückend, als der dritte Graf von Holstein aus dem Hause Schauenburg, Herr Adolf, an ihm vorüberritt. »Zeig deine Arbeit, Tim!« Und der Graf nahm dem ihm ehrerbietig überreichten Lebenserlöser prüfend in die Hand. »Was soll's mit den krausen Zeichen, Tim?« »Ins Herz der schönsten Königin«, antwortete grinsend der Greis. »Ich nehm ihn mit, hole das Geld dir vom Osterhof ab.« Und dann ritt Graf Adolf, das Wort »ins Herz der schönsten Königin« oft wiederholend, seines Weges. Tim, der Pfeileschnitzler, sah ihm blöde nach, die schwachen Augen mit der waagerecht gehaltenen Hand gegen die Sonne schützend. Ende von Kapitel 2, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 3 von Die Schlacht bei Stellau 1201. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Schlacht bei Stellau 1201 von Detlef Freiherr von Lilienkron. Kapitel 3 Anno Domini 1190. Vor 11 Jahren war Graf Adolf der Dritte dem Rufe seines kaiserlichen Herrn, mit diesem das heilige Grab zurückzuerobern, gefolgt. Allgemein war die Riesengestalt des Holsteiners, wenn er zur Seite des breitschultrigen, mittelgroß gewachsenen Kaisers ritt, aufgefallen. Er überragte ihn um Haupteslänge. Der kluge Friedrich Barbarossa mit seiner im Glück und Unglück gleichbleibenden süddeutschen Fröhlichkeit und Liebenswürdigkeit, mit seinem tiefen Humor, den der finstere, nüchterne Holsteiner nicht imstande war zu begreifen, konnte nicht umhin, den Grafen zu necken, wo sich ihm Gelegenheit bot. Doch hielt er große Stücke auf ihn. Bei Iconium, als von einem Elefantenturm der deutsche König mit Pfeilen überschüttet wurde, hatte Herr Adolf die Strickleiter, die an dem mächtigen Tier im Wirrwarr des Gefechtes aufzuziehen vergessen war, erklettert und oben eine große Verwüstung unter dem Heidengezücht angerichtet. Er allein. Sein gutes Schwert, das ihm Tim, der Waffenschmied, gehämmert, in den Zähnen haltend, war er, die rechte zum Eingreifen in die Leiter benutzend, die linke dem Schild mit den drei Nägeln Christi zwischen den Nesselblättern im Wappen gegen den Geschosshagel hochhaltend, kühn hinaufgedrungen. Noch finsterer als gewöhnlich trabte er heute neben dem stark ergrauten Rotbart. Dem Kaiser zur Linken tanzte mit seinem friesischen Fuchs der 20-jährige Herzog Waldemar von Südjütland. Der jugendliche Herzog war das Gegenbild des stets die Stirne faltenden Grafen. Der holsteinische, misstrauische Herr Adolf trug auch in der glühendsten Hitze vorsichtig den schweren Eisenpanzer. Herr Waldemar, wenn kein Kampf in Aussicht stand, ritt im Seidenwams. »Ihr Herren«, sprach der leutselige Kaiser gut gelaunt, »wenn's euch gefällt, so machen wir heut Abend, wie schon vorhin ich euch vorschlug, dem Streit ein Ende.« Der Zank, der zwischen Adolf und Waldemar ausgebrochen, war durch folgenden Umstand verursacht. Dem Holsteiner war unter anderem Beutestücken ein 16-jähriges Sarazenmädchen zugefallen. Mirja war dem mürrischen Grafen als gehorsame Sklavin bisher gefolgt. Als vor wenigen Tagen im Zelte des Holsteiners ihre Augen mit denen des jungen Dänen in hoher Liebesglut sich begegneten. Der leichtsinnige, rasche, Gelbhaarige Waldemar hatte den stummen Blick der schönen Sklavin verstanden, und schon in den nächsten Stunden hielt er schützend seine Arme um die Heidendirne. Graf Adolf war wütend und forderte ungestüm seine Beute zurück. »Bei St. Paul«, drohte Waldemar dem Schauenburger, »nie wieder sollst du sie berühren.« Und klirrend flogen die breiten Schwerter aus den Scheiden. Da war der in der Nähe befindliche Kaiser selbst dazwischen getreten und hatte die beiden vornehmen Herren zur Entscheidung der streitigen Frage, die ihm noch nicht bekannt war, für den Abend zu sich befohlen. Und die Nacht war gekommen. Das Purpurzelt Friedrichs erhellten zahlreiche Ampeln und Fackeln. Vor dem im Feldstuhl sitzenden Kaiser kauerte auf einem goldverbrämten, roten Kissen mit emporgezogenen Knien, die sie mit dem Armen umfasste, auf die sie die Stirn tief hinabgedrückt hatte, die Asiatin. Zur Seite rückwärts von ihr standen trotzig der Graf und der Herzog. »Mirja«, hub der Kaiser freundlich an, »sieh auf und antworte auf meine Frage.« Aber das ganz verschüchterte, in allen Gliedern zitternde Mädchen wagte das Haupt, das von ihren langen schwarzen Haaren umflossen war, nicht zu erheben, wähnte sie doch, dass ihr der Tod bevorstünde. Der Kaiser trat nun an sie heran und hob sie sanft zu sich empor. Als sie neben ihm stand in ihrer ganzen jugendlichen Schöne und die großen braunen Augen fragend auf ihn richtete, als durch irgendeinen Umstand ihr das Pantherfell von der linken Schulter glitt, trat er tief gerührt einen Schritt zurück und, sich zum Grafen wendend, dem graue Haare schon dem Bart, vereinzelt wie Kornblumen den Roggen durchzogen, sagte er mit einem Lächeln, die Jugend zur Jugend. Doch dann noch einmal der Sarazenin sein deutsches, ausdrucksvolles, väterliches Haupt gebend, rief er, »Entscheide dich, wem du angehören willst.« Und nun war es lieblich anzusehen, wie Mirja die großen Augen langsam und schüchtern auf Waldemar richtete. Im nächsten Augenblick lag sie in den stählernen Armen des jungen Dänen. Einige Tage nach diesem Vorfall verließ der Graf grollend das kaiserliche Lager und kehrte nach Holstein zurück. Im nächstfolgenden Jahr aber, als der Herzog mit seiner schönen Sklavin heimzog durch Holstein zu seinem Bruder, dem König Knut, hatte der Schauenburger ihm bei Segeberg aufgelauert, aber ihn nicht ergriffen. Seit dieser Zeit war der Hass zwischen beiden unversöhnlich geworden. Ende von Kapitel 3, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 4 von Die Schlacht bei Stellau 1201. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Schlacht bei Stellau 1201 von Detlef Freiherr von Lilienkron. Kapitel 4, September 1201. Der kalte, kleinlich denkende, holsteinisch nüchterne Verstandsmensch Adolf, den nordischen grauen einerlei Himmel fast beständig über seinem Haupte, der keine Freude am Weibe hatte, dem Frauenliebe nicht beglücken konnte, war nicht traurig gewesen über den Verlust der schönen Heidin, aber sein Mark verzehrend wurmte es ihm und fraß an ihm, dass er im ganzen Kreuzheere die Zielscheibe manches Witzes gewesen, dass ihm der hohe Herr selbst, wenn auch in dessen harmloser Weise, ein Scherzwort ab und an zugerufen hatte. Herzog Waldemar hat er den Tod geschworen. Nun waren es 11 Jahre her, dass der Schauenburger wieder seine Grafschaft regierte. Sein grausamer Charakter machte ihn verhaßt bei vornehm und gering. Manchen Ritter und edlen Herren hatte er durch seine furchtbare Strenge in die Verbannung geschickt. Viele von diesen walten am lustigen Hoflager Herzog Waldemars in Schleswig, den Tag erhoffend, wo sie mit dem Dänen in die Heimat ziehen konnten. Und der Tag war endlich gekommen. In Stellau verwaltete das Pfarramt Pater Jakobus. In Schwaben geboren, im Kloster Cluny erzogen, hatte er viele Jahre im Gefolge des Kaisers Friedrich des Ersten zugebracht. Sein munteres Wesen sprach den lebensfreudigen Rotbart besonders an. In die dunkelste Ecke des Deutschen Reiches versetzt, konnte er sich anfänglich schwer in die hiesigen Verhältnisse hineinfinden. Die Ritter standen auf der gleichen Bildungsstufe mit ihren Leibeigenen. Der Bauer lebte wie sein Vieh. Der Städter, ein Gefecht von Wall und Graben, war durchaus eingenommen von seinem unausstehlichen Unfehlbarkeitsdünken. Wie sehnte Pater Jakobus sich zuerst zurück nach dem geistig bewegten, reichen Leben, glaubte er doch auf eine Insel am Nordpol versetzt zu sein. Erst nach und nach gewann er sich die Herzen seiner Pfarrkinder. Er war auf Meilen bekannt durch seine aufopfernde, werktätige Liebe. Der alte Pater Jakobus von Stellau, treu seinem Herrn, dem Schauenburger, brach in aller Frühe an einem heißen Septembertage von seiner Pfarre nach Itzehoe auf. Kaum einige hundert Schritt gegangen, sah er an den westlichen Rändern der Itzehoer Waldungen ein Blitzen und Funkeln. Es waren die Heerhaufen Waldemars. Er lief, so schnell es seine alten Beine erlaubten, nach Stellau zurück und ließ die Sturmglocken ziehen. Dann warf er sich in seinen Harnisch, riss den bestaubten Morgenstern aus der Sakristei, schwang sich auf ein Bauernpferd und raste dem Schauenburger entgegen, den er bei Bramstedt im Lager wußte. Doch war er nicht weit geritten, als er die Holsteiner heranrücken sah. Er meldete dem Grafen. Neben diesem trabte in goldener Rüstung, furchtbar wie der Erzengel Michael, der Bischof von Bremen. Bei Stellau trafen die feindlichen Heere zusammen und kämpften den ganzen Tag wie zwei Hirsche, die sich in den Geweihen verfangen haben und, mit gleicher Kraft sich gegenseitig stemmend, nicht vor, nicht rückwärts können. Gegen Abend drangen, nach ungeheuren Verlusten, die Holsteiner siegreich vor. Aber was war das? Auf der Stör erschienen mit der Flut zahlreiche Schiffe, voran ein großes Boot, das von 24 Ruderern im gleichen Takt vorwärts bewegt wurde. Unter einem über dasselbe gespannten roten Baldachin stand Mirja, das schöne Heidenmädchen, und knabberte vor zuckerte Mandeln, der Bonbon des 12. und 13. Jahrhunderts. Waldemar hatte sich nicht von ihr trennen können. Als sie das Wanken der dänischen Truppen vom Flusse aus bemerkte, ließ sie das Boot rasch ans Ufer rudern, dass es knirschend auf den Sand stieß. Das erste beste eingefangene Pferd besteigend, jagte sie in das Getümmel, den Herzog suchend. Und bald fand sie ihn, im verzweifelten Einzelkampf mit seinem Todfeind. Als der schwergepanzerte Graf durch seinen Augenschlitz sie erblickte, riss er wütend sein Visier in die Höhe und, seinem neben ihm kämpfenden Lieblingsbogenschützen, dessen Hauptwaffe hastig entziehend, legte er den herrlichen Elfenbeinpfeil mit der dreiwiderhakigen Stahlspitze auf die Sehne und sandte ihn ab, ins Herz der schönsten Königin. Der gierige Lebensvernichter küßte Mirja so heftig, zitternd stecken bleibend, dass sie lautlos aus dem Sattel zur Erde sank. Wie ein angeschossener Keiler stürzte Waldemar auf den Grafen, der unfehlbar, trotz seiner Stierstärke, an diesem Tage die Sonne zum letzten Mal gesehen hätte, wenn nicht, treu bis in den Tod, die Ritter Breide Ranzo und Uke Rugemor ihn mit ihren Leibern gedeckt hätten. Der Page Wulf Brockdorf hatte sich im letzten Augenblick, als schon der Graf ohnmächtig von seinem großen Dithmarschen Hengst gleiten wollte, dem tödlichen Hieben des Herzogs gewiß für ihn geopfert, und unaufhaltsam drangen die Dänen vor. Am Abend nach der Schlacht entledigte sich Pater Jakobus, der manchem Dänen mit seinem Morgenstern die Funken aus den Schädel geschlagen hatte, seines Kettenhemdes und warf sich wieder in seine Soutane. Treu seine Pflicht als Tröster der Sterbenden, als liebevoller Seelsorger, wurde er am anderen Morgen gänzlich erschöpft von den übergroßen Anstrengungen, tot neben einem dänischen Ritter gefunden, dem er letzte Worte des Friedens gesprochen. Waldemar verfolgte seinen Sieg und nahm Adolf den Dritten bei Hamburg gefangen. Unedel genug, ließ er ihn wie ein wildes Tier in einen Käfig sperren und zeigte ihn in den Städten Holsteins und Dänemarks. Aber 25 Jahre später rächte der vierte Adolf aus dem Hause der großen Schauenburger, Holstenstolz genannt, seinen Vater am Marien-Magdalenentag auf der Hochebene von Börnhöft. Derselbe Waldemar, der Sieger genannt, der bei Stellau die Holsteiner vernichtend geschlagen hatte, erlitt hier eine starke Niederlage. Die Dänenherrschaft war gebrochen. Das alt und allbekannte Wort war einmal glänzend wieder in Erfüllung gegangen. Holstentreue. Ende von Kapitel 4, gelesen von Dirk Weber, Rheinwerk. Ende von Die Schlacht bei Stellau 1201 von Detlef Freiherr von Lilienkron.